Abschnitt 27 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 3. Keiner aber konnte das Vorbild erreichen. Absalom war der geschmeidigste, hatte die schönste Frisur, zeigte das blasierteste und am stärksten gelangweilte Gesicht, wenn man von ernsten Angelegenheiten redete. Die Frauen schwärmten für ihn. Sein Eintreten für Tamar hatte ihren Stolz gekitzelt. Seine Erscheinung entzückte ihre Augen und entzündete ihre Begierden. Kostverächter war er auch nicht. In aller Eile hatte er 4 Kinder erzeugt. Sein Name wurde in häufigen galanten Abenteuern geflüstert. Seine hervorragenden Leistungen auf dem Hauptgebiete weiblichen Interesses wurden unter allen Siegeln aller Verschwiegenheiten von Harem zu Harem mit mancherlei pikanten Einzelheiten gerühmt. Auch beim gemeinen Volke war er beliebt, und hier nicht nur bei den Frauen. Die Männer gewann er durch seine schlichte Leutseligkeit. Nie duldete er den ihm als einem Prinzen zukommenden Gruß des Niederwerfens auf die Erde. Bevor einer zum Kotau gelangte, hatte er ihn schon ergriffen, zog ihn an sich und küsste ihn, als wäre er seinesgleichen. Wirklich, ein feiner, ein sehr sympathischer junger Mann, nicht so hochnäsig wie sonst die Vornehmen, da konnte sich mancher ein Beispiel nehmen. So sprach das Volk, und jeder war vergnügt, ihn zu sehen, und man sah ihn immer und überall. Unser Prinz, unser Absalom, als gäbe es nur den einzigen David-Spross. Man war stolz auf den Kronprinzen, er war wirklich seines erhabenen Vaters echter und würdiger Sohn. Wie einst der junge David Saul in den Schatten und sich selbst ins hellste Licht der Sonne Volksgunst zu stellen verstand, so stahl nun Absalom die Herzen der Männer. Über die Mauern und Zinnen der hohen Stadt Jerusalem hinaus flog seine Beliebtheit ins weite Land hinein. Denn auch wenn er vor dem Tore der Stadt am Versammlungsort aller Müßiggänger, dem Markt der Neuigkeiten und gesprochenen Zeitungen, sich aufhielt, handelte er wiederum wie einst Vater David, sehr klüglich. Für jeden Nachbarzwist, jeden Viehhandel, jede Eheschwierigkeit der in der Stadt Rat und Hilfe suchenden Bauern bezeugte er Interesse, hörte geduldig den verwickelten Auseinandersetzungen und Klagen zu. Jeder hatte nach seiner Meinung vollständig recht. Wobei es nichts verschlug, auch einmal 2 entgegengesetzte Parteien zu verschiedenen Zeiten anzuhören und ihnen beizupflichten. Es konnte doch niemand im Ernst von ihm verlangen, dass er den gleichgültigen und langweiligen Blödsinn behielt und auseinanderhielt. Die Hauptsache war, dass der Fremde den Schlussrefrain im Ohre hatte. Ja, lieber Freund, das ist nun meine Ansicht. Und sie stimmt ganz und gar mit der deinen überein. Und wie gern würde ich dir beistehen. Aber ich bin ein Mann ganz ohne Einfluss beim König. Ja, wenn ich Richter wäre in Israel, da würde jedem sein Recht. Und natürlich vor allen anderen dir das Deine. Wenn dann der so Beglückte zurückkam in sein Dorf, womöglich ohne seine Sache bei Gericht vorgebracht zu haben, müde von der Reise, den Laufereien, Scherereien oder gar nach verlorenem Prozess, dann brannte doch die milde Flamme dieses Trostes in ihm. Einer war da, der hatte volles Verständnis für die Schlechtigkeit des Nachbarn, der den Grenzrhein abgepflügt. Einen hochgeborenen Mann gibt es in diesem verwünschten Wasserkopf Jerusalem. Der hat ein Herz für die Nöte des Volkes. Ach, wenn nur erst Absalom König wäre. Die Erzählungen der Heimgekehrten waren Send- und Werbeboten, gewannen Anhänger im ganzen Lande und es bildete sich, den Einzelnen ganz unbewusst, überall eine große Partei der Absalomiten. Allzu lange ließ sich freilich dieses Spiel nicht unbemerkt fortsetzen. Absalom wusste das wohl. Schon, dass er scheinbar nur aus Lust an Prunk und Glanz sich eine Leibwache von 50 Trabanten hielt, kostbare Wagen und Rosse anschaffte, verstärkte den Strom des Misstrauens bis zur Überschwemmung. Er musste eine rasche Entscheidung herbeiführen, aber dazu bedurfte er wenigstens einer zuverlässigen Stütze. Er dachte an Joab, aber er verwarf den Gedanken schnell. Der war imstande, bei der ersten Andeutung zum Könige zu laufen und alles zu verraten und zu verderben. So hielt er anderweit Umschau unter den Großen und fand bald den Richtigen. In Gilo lebte Ahithophel, ein Fürst im eigenen, aber häufig zu Hofe berufen, denn er galt als der klügste Ratgeber seiner Zeit. Und gerade, dass er es verschmähte, dauernd ein Hofamt zu bekleiden und seine stolze Unabhängigkeit sich erhielt, machte ihn zum eigentlichen Leiter in allen ernsten Staatsangelegenheiten. Er war in Wahrheit der Großvisier, hatte auch den hohen Titel Freund des Königs erhalten, und seine Entscheidungen achtete jedermann, auch David selbst, als wären es Ratschläge Gottes. Bei der Priesterschaft, die den Abbau des einträglichen Orakelgeschäftes befürchtete, war er infolgedessen nicht beliebt. Auch kränkte seinen heimlichen Ehrgeiz und seine Eitelkeit, dass in letzter Zeit der Arachid Husai großen Einfluss bei David gewonnen, gleichfalls befragt wurde und jüngst gleich ihm zum Freund des Königs ernannt worden war. In diese Stimmung hinein fiel die Annäherung Absaloms, der klug genug war, sich scheinbar bedingungslos ihm unterzuordnen. Ahithophel prüfte die Anordnungen des Kronprinzen, erkannte sie als sehr gut und nahm ohne langes Zögern seine Partei. Der Helfer war gewonnen, der Aufstand brach los. Unter dem Vorwand einer Pilgerfahrt nach Hebron nahm Absalom Urlaub. 200 seiner Zech- und Modefreunde zogen mit, ahnungslos, zu welchem Tanz sie eingeladen wurden. Sie versprachen sich viel Abwechslung und Vergnügen von dieser Spritztour. Gleichzeitig erging Botschaft an alle Stämme und verbreitete das Gerücht, Absalom werde in Kürze König werden. Ob mit Davids Zustimmung, blieb im Ungewissen, man sprach und hörte nur das Hin und Wider. Erregung wurde gesät, die Nerven gespannt und die Stimmung für Absalom gewann Oberhand. Sobald die Posaune ertönte und damit ein besonderes Ereignis sich ankündigte, musste sich überall die zusammengepresste Erwartung auslösen, in den Ruf: Heil, König Absalom! Alles ging planmäßig. Ahithophel befand sich pünktlich in Hebron ein, beim Opfer wurde Absalom zum Herrscher ausgerufen, alle huldigten ihm, auch die 200 Verblüfften mussten es wohl oder übel tun, der Zulauf aus der Umgebung war stark. Die Misswirtschaft bei Hofe, das Frauenregiment, hatten den Boden bestens vorbereitet. Absaloms Beliebtheit, seine herzgewinnende Freundlichkeit, sein bedrohtes Thronfolgerecht, die Sympathie der Weiber, die ständig neuigkeitsdürstende Unruhe der Männer, die Autorität Ahithophels, David hatte sein Königtum verloren. Ohne Schwertschlag. Über Nacht. Und Bathseba war eine gemiedene Bettlerin. Widerstand? Vergeblich. Auch Jerusalem war übergegangen, dass 200 Söhne aus den besten Familien mit nach Hebron gezogen waren, offenbar doch in vorheriger Kenntnis und im Einverständnis, dass gleichzeitig die Begeisterung für Absalom in allen Teilen des Landes aufflackerte und dass gerade in Hebron, von wo David ausgegangen war, in seinem eigenen Stammland Juda, also Absalom gesalbt wurde, nahm dem König jeden Mut zur Wehr. Noch mehr lähmte ihn, dass der Lieblingssohn ihn überfallen hatte. Der Gedanke, gegen ihn zu kämpfen, war ihm unerträglich. Schließlich hatte Absalom ja nur an sich gerissen, was ihm über kurz oder lang doch gebührte. Und eine Stimme im Innern Davids sagte es, er hatte recht getan. Wer weiß, wohin sonst Bathsebas Drängen geführt hätte. Und noch eine andere Stimme sprach und gemahnte an alte Zeiten, weckte die Toten auf in Davids Erinnerung und flüsterte von Vergeltung und göttlicher Gerechtigkeit und der Buße für die Sünde des Vaters im Verhalten des Sohnes. All dies zusammengefasst in einem Wort und Klang und Bilde: Saul. Am liebsten hätte David abgedankt, er war so müde. Aber das erlaubte seine engere Umgebung nicht, denn nicht nur Bathseba, auch die Priester, in diesem Punkte ging selbst Abiathar mit der Königin, die Beamten und das ganze Hofgeschmeiß fühlten sich in ihrem Wohlsein, ihrer wirtschaftlichen Existenz, ja, in ihrem Leben bedroht. Ein neuer Herr bringt neue Knechte mit. Es wäre noch schöner, wenn ein Urwaldbaum keine Rücksicht auf die ihm Kraft und Wurzelsaft aussaugenden Schlinggewächse nehmen wollte. Ein König mag der absolute Herrscher und Herr eines großen Volkes sein, er bleibt abhängig von denen, die von ihm leben, bleibt der getreue Sklave seiner Dienerschaft. David musste also fliehen. In der Stadt konnten jede Stunde Vorposten seines Sohnes eintreffen, um ihn gefangen zu nehmen. Höchste Eile war geboten. Der ganze Hof, Harem und Gesinde zogen, kaum mit dem Notdürftigen bekleidet und versehen, voran. Die Leviten erschienen insgesamt. Zadok wollte die Bundeslade mitschleppen, zum Zeichen, dass das Symbol des Gottesgnadentums nicht bei Absalom weilte. Der laue Abiatar widersprach nicht geradezu, aber David lehnte ab. In seiner inneren Zerrissenheit, mit halbem Gefühl auf der Seite des Sohnes, wollte er den Ausgang des Streits dem Zufall überlassen. Zu Schärfe und mannhaftem Widerstand war er trotz des zähneknirschenden Unmutes seiner Kriegshelden nicht zu bewegen. Er beabsichtigte sogar, die gathitische Leibwache, die er aus der Zeit seines Aufenthaltes im Philisterlande her sich gebildet und stets auf die 600-Zahl von damals ergänzt hatte, in die Heimat zu entlassen. Dies scheiterte nur an der mannhaften Festigkeit ihres damaligen Führers Ittai. David gab offenbar seine Sache völlig verloren. Nur mit Mühe konnte man ihn bewegen, mit einem geringen Zeichen den Gedanken seiner Herrschermacht noch aufrechtzuerhalten. 10 Kebsweiber ließ er im Palast zurück. So verblieben sinnbildlich seine Heimstätte und sein Königssitz in Jerusalem. Ein Herrscher ist noch nicht völlig aus seinem Lande flüchtig und verschwunden, wenn er Liebe zurücklässt. Freilich ist Volkesliebe besser als die von Nebenweibern. Damit stand es sonderlich. Jerusalem hatte ihn verraten. Das war nicht zu bezweifeln. Des Königs Weiber und Kinder mussten heimlich und hintenherum in Sicherheit gebracht und bei den letzten Vorstadthäusern gesammelt werden, die kostbare Bathseba zuerst, denn sie hätte die Masse sicherlich, wenn sie ihre habhaft geworden wäre, mit Steinen überschüttet und nicht mit Edelsteinen, wie sie es gewöhnt war. Die Leute sind oft so roh. Morgen war Absaloms Tag, seine jugendliche Kraft grüßten alle, Männer, Männlein und Frauen streuten Palmzweige, riefen Hosianna und sangen Halleluja. Aber heute begleiteten David auf seinem Auszug allgemeines Weinen und Wehklagen. Trauer des Schlächters, der das Lamm zu seinem großen Bedauern töten muss. Mitleid des zarten, zärtlichen Fräuleins, die das Blut einer Taube zur Ohnmacht erschreckt, sie dann aber doch wohlschmeckig verspeist und zum Besten ihrer holden Leiblichkeit gemächlich verdaut. Unerforschbarer, unausgeglichener Gegensatz von Grausamkeit und Hingebung in der Natur der drei immer schwachen und schwankenden, immer gewaltigen und zerstörenden Kind, Weib, Volk. Daneben aber doch ein Besonderes. König David war sehr alt. Und er heimste dadurch den seltsamen Gewinn aller lange Regierenden ein. Mögen sie unbegabt, eigensüchtig, gefährlich sein, war auch ihre Herrscherzeit ausgefüllt mit verlorenen Kriegen, unglücklicher und unfähiger Politik im Innern und nach außen, starrem Festhalten an überlebten volks- und neuzeitfeindlichen Anschauungen, dynastischer Engstirnigkeit, religiöser und kultureller Beschränktheit, führen sie selbst ein Familienleben, das eine Sammlung von Verbrechen, Entartung, Wahnsinn und Erbärmlichkeit bedeutet, Klammer auf, wie dies vorgekommen sein soll und nicht nur einmal und nicht nur vor Zeiten, Klammer zu, gleich viel. Das Alter spendete ihnen die Gloriole ehrfürchtiger Verehrung. Gesegnet sei das Alter. Die Königssippschaft hatte guten Grund, dichte Nebel über alle Zweige der großen Familie zu wälzen. Es gehörte zu ihrer Kunst, vergessen zu machen und selbst schnell zu vergessen. Hass, Liebe, Feindschaft, Freundschaft und, wenn es sich um gute Ehemöglichkeiten handelt, auch die religiöse Überzeugung muss man rasch wechseln können. Langmütig sind die Völker, gläubig und sentimental. Alles Unrecht, das ein unfähiger und bis zur Bösartigkeit verdummter Herrscher über sie gebracht, schmilzt in dem Satz zusammen. Er hat so viel Unglück erlitten. Und nun ist er doch so ein alter, alter Mann. Dies Mitgefühl der treuherzig grausamen Empörer brachte in David einen Umschwung hervor. In der tiefsten Niedergeschlagenheit regte sich das Königsbewusstsein, die süße Gewohnheit des Regierens. Noch weinte und klagte er, das Haupt verhüllt, barfuß. Vom Ölberg blickte er abschiednehmend auf das geliebte, gehasste, heiß in Leidenschaft, Rausch, Lust und lächelnder Laune atmende Jerusalem. Ein schwacher, kränkelnder Greis, schon an der Schwelle des Todes, musste er fliehen, verjagt, vertrieben ins Ungewisse, in Not und Elend. Wir einst den Weg begonnen, nun aber müde, oh, so müde. Sein eigenes Blut stieß ihn in Schmach und Schande. Das, der Erfolg eines langen, mühseligen Lebens, das Ende eines großen Königstraumes? Mitleid mit sich selbst erfasste ihn, unsäglicher, fassungsloser Jammer. Zu einem schwermütigen Scheidelied raffte er sein Wesen zusammen. Alle erschütterte seine anklagende Klage. Nie noch fand er so ergreifende Töne, nie noch sang so zehrendes Weh. Sie schrien, schluchzten, schwiegen dann und drängten sich blass zusammen, blickten jammervoll auf ihn, den König, den Sänger. Und es zitterte in ihnen allen das alte, halb vergessene Wort. David schlägt die Harfe. Aber gerade die mutlose Trübsal der Seinen riss ihn aus seinen Tiefen. Noch einmal hob der Löwe von Juda sich empor. Seine Gedanken ordneten sich, neuer Wunsch, neuer Wille erwachte, und erstaunt sahen die Nächsten, wie die Glieder sich strafften, das Auge Feuer gewann und in die zerfallende Menschenruine noch einmal Leben und Bewegung kam. Der König befiehlt. Munterkeit und Entzücken rann über die Eben, Kleinlauten und Verzagten. Bis in die letzten Fasern prägt und prügelt sich die feige Lust des Gehorsams ein. Der König befiehlt. Alles ist Ohr und Haltung. Beflissene Entsagung eigenen Wollens, eigenen Dürfens. Kurze, knappe Anweisungen gab David. Zadok und Abiatar kehrten in die Stadt zurück. Sie haben aufzumerken, Gelegenheit zu erkunden, Botschaft zu senden durch die Söhne Ahimaats und Jonathan. Um dem gefährlichsten Widersacher zu begegnen, ist es notwendig, dass Husai, Klammer auf, der wie die anderen mit zerrissenem Rock und Erde auf dem Haupte sich ihm anschließen wollte, Klammer zu, scheinbar zu Absalom übergeht. Bedrohliche Anschläge seines Nebenbuhlers Ahithophel sind zu durchkreuzen, durch Vermittlung der Priester die Verbindung aufrechtzuerhalten. Inzwischen setzt man die Flucht fort. Auf dem Wege stellten sich Hemmnisse ein, aber auch Hilfe. Ziba, der Hausmeister des Meribal, des Enkels von Saul, führte reichlich Proviant zu, allerdings mit der Nachricht, dass sein Herr in Jerusalem verblieben und sich mit der Hoffnung trage, in der allgemeinen trüben Verwirrung vielleicht die Krone seines Großvaters für sich selbst herauszufischen. David hörte es schweigend an. Starb die Vergangenheit nie? Selbst dieser Krüppel, den er allein unter allen männlichen Nachfahren des großen Königs verschont, zu seinem Tafelgenossen gemacht und mit seinem Geschick in Frieden wähnte, hegte Feindschaft und neue Hoffnung. Fürchterlich ist die magnetische und magische Kraft der Krone. Der geringste Funke, den sie entsendet, fällt ins Blut und niemals löscht das verzehrende Feuer der Gier. Und niemals stirbt der Hass der Unterlegenen. Der Pass von Bachorim war erreicht. Von hier sah Michal einst, als sie zu David nach Hebron geführt wurde, abwärts zurück, dem verschwindenden Paltiel nach in die Gefilde ihrer Heimat. An der gleichen Stelle an der Grenze von Benjamin stemmte sich dem flüchtigen König alter, unverjährter, unversöhnlicher Groll entgegen. Hier lebte noch die Tradition des großen Fürsten, der aus diesem Lande hervorgegangen. Man hatte die Herrschaft seines Nachfolgers, des jüdischen Emporkömmlings David, zähneknirschend ertragen, hatte machtlos dulden müssen, dass er die Sauliden ausrottete. Ein Menschenalter war über diese Dinge geweht, Jahr um Jahr eine dichtere Decke des Vergessens, und doch lebten zuunterst im Bewusstsein vieler die Erinnerung und der Wunsch nach Vergeltung, und sie erhoben sich, knüpften den durch Jahrzehnte gerissenen Faden aus der Vergangenheit neu an, im Augenblick, da David ins Unglück kam und Rettung suchte im Lande Benjamin. Simei, des Geras Sohn, aus Sauls Geschlecht, sprang ihm entgegen, und mit ihm aller aufgespeicherte Zorn, alle unterdrückte Wut, aller Ingrimm der Besiegten und Unterjochten. Und vielleicht die Stimme der Wahrheit. Fluchend und schimpfend, aus hassverzerrtem Munde, tobte der Entfesselte alles aus sich heraus. Endlich, endlich, was er Tag ein Tag aus in seinem Herzen bergen musste und was die krampfige Zuckung des ohnmächtigen Grolles auch seiner Stammesgenossen, seiner Freunde war. Fort mit dir, du Bluthund, du heilloser Mann! Jetzt wird dir alles Blut vergolten, das du einst vergossen hast vom Hause Sauls, um König zu werden an seiner Stadt. Jetzt kommt ebenso dein Reich an Absalom, deinen eigenen Sohn, und du steckst endlich in deinem wohlverdienten Unglück, du Bluthund, du Bluthund!« Rasend fuhr Abisai Joabs Bruder auf. Hinüber wollte er über die schmale Schlucht, die sie von dem frohlockenden, scheltenden, geifernden Mann trennte, der sich gar nicht genug tun konnte, wie ein Toller hüpfte und kreischte und brüllte. Den Kopf musste man ihm abschlagen, abreißen mit einer Hand, zertreten diesen Elenden, diesen Schurken, dieses Aas von einem toten Hund, das sich erdreistet, den König zu besudeln. Und Joab, ohne ein Wort zu sprechen, schickte sich gleichfalls an, hinüber zu eilen. Aber David hielt die Söhne der Zeruja zurück. Die Beschimpfungen des Simei empfand er als Gottesgeißel. Sollte der feindselige Fremde Nachsicht üben an seinem Alter, dass der eigene Sohn schmachvoll bespie? Hatte ein Mann vom Blute Sauls nicht Ursache, ihm zu fluchen? Sprach nicht das göttliche Gericht, vielleicht die göttliche Vergeltung aus seinem Munde? Joab und Abisai und die übrigen im Gefolge verstanden solche weichlichen Regungen nicht. Wirklich, der König begann kindisch zu werden. Aber sie fügten sich, jetzt durfte keine Meinungsverschiedenheit in ihren Reihen aufkommen. Schamzerfressen duldeten sie, dass dieser freche Bursche den ganzen Weg entlang, der zu beiden Seiten der Kluft führte, sie geleitete, diesseits sie, er jenseits. Unaufhörlich bewarf er David und seine Leute, die schweigend dahinzogen, mit Steinen und Erdklößen. Und unaufhörlich gelte sein Abscheu. Noch als sie zum Nachtquartier in den nächsten Ort einrückten, klang der schrille Schrei in ihren Ohren, die Mahnung an vergangene Sünden. Zum Tag erstanden es Gespenst aller, die David bei seinem Aufstieg rückhaltlos zerschmetterte und ins Elend niederstieß. Du Bluthund, du Bluthund! Er aber, den der Schlummer floh in dieser Nacht, der in die tiefsten Gründe seiner Seele schachtete, allein mit sich und dem Schauer seiner Taten, sank zusammen vor diesem, vor dem wahren Gesicht des Volkes, vor der unbetrüglichen Stimme der Gerechtigkeit. So also würde sein Andenken, sein Name zu den künftigen Geschlechtern wandern. König David, der Bluthund. Ein Thron zerbrach, aus Selbsttäuschung und Selbstgefälligkeit gezimmert. Saul erhob sich aus dem Grabe, Saul siegte. Hilflos wand David sich vor den Erscheinungen seiner gehetzten Fantasie. Furchtbar, die Rache vom Stamme Benjamin. Aber der Morgen bannte freundlich den Alpdruck. Gute Botschaft kam, die Söhne der Hohenpriester brachten sie. Nicht ohne Lebensgefahr hatten sie den König eingeholt. Husai und ihre Väter Zadok und Abiatar hatten ihnen durch eine Magd Nachricht für David übermittelt. Auf dem Wege aber fielen sie schweren Absaloms auf, und hätte nicht eine listige Bäuerin ihnen geholfen, sie in einem Brunnenschacht versteckt, ein Tuch darüber gebreitet, scheinbar harmlos Linsen darauf verlesen und die Häscher auf falsche Fährte geleitet, so war ihr Leben Rauch vorm Höhensturm. Nun aber waren sie da. Man horchte ihrer Erzählung, die Dinge standen nicht ungünstig, die Priester waren treu und geschäftig, und die Hauptgefahr war dank der Schlauheit Husais, dem Absalom sein Überläufertum glaubte, abgewendet. Dies hatte sich begeben. Der Einzug des Prinzen in Jerusalem war ein Freudenfest und Triumphtag. David war vergessen, hatte nie gelebt, war tot. Selbst der Bundeslade hatte man nicht so zugejubelt, als dem herrlich anzuschauenden, in seiner Jugend frische und männlichen Schönheit leuchtenden Kronprinzen. Nach allen Seiten grüßte er huldvoll und lächelte dem beglückten Volke zu. Klammer auf. Ekelhafte Komödie das, aber es muss sein. Die Zeit für Peitsche statt Honig kommt hoffentlich bald. Klammer zu. Kein Widerstand, kein Widerspruch. Alle drängten sich, dem neuen Herrn zu huldigen. Nur ja, unter den Ersten zu sein, die in den Lichtkreis seiner erhabenen Augen, in den Streukegel zu erwartender Belohnungen, Titel, Abzeichen und sonstiger Gnadenbeweise kamen. Ende von Abschnitt 27, gelesen von Alice Stein.